Okay, kann es losgehen? Der nette Mann von nebenan bei Kinder und ne Frau. Immer freundlich und adrett, seine Augen blau. Steht sehr früh auf, ist immer bestens informiert. Doch seine Nachbarn wissen nicht, auf Arbeit wird der zum Tier. Gefrühstückt wird gemeinsam in Familie. Ein anständiger Mann und jeder kann das sehen. Fährt jeden Morgen seine Kinder in die Schule. Doch seine Nachbarn wissen nicht, auf Arbeit ist der Gegenschwule. Elegant gekleidet, jeden Tag pünktlich wie eine Uhr. Schreitet scharren Blickes durch den langen Flur. Im großen Saal ganz vorne links in der Schule nur ein Wicht. Ist der Mann mit dem zweiten Gesicht. Das ganze Haus ist sehr gepflegt, man fühlt sich wohl. Durch seinen Lebensstil wird er für viele zum Idol. Man schaut sie ihm auf, er ist ein gern gesehener Gast. Doch seine Nachbarn wissen nicht, dass er Ausländer hasst. Die jungen Leute gehen bei ihm ein und aus. Nach einem Glas Wein rutscht schon mal ein Kanake raus. Singt auf dem Parteitag von Ehre und Stolz. Doch seine Werte sind so dumm wie Holz. Elegant gekleidet, jeden Tag pünktlich wie eine Uhr. Schreitet scharren Blickes durch den langen Flur. Im großen Saal ganz vorne links in der Schule war er nur ein Wicht. Ist der Mann mit dem zweiten Gesicht. Er ist ein Nazi, von der Haarspitze bis zum Zeh. Bleib doch zu Hause, Folge A von der NPD.